Thema: Einsamkeit, gute Gesellschaft. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Die beiden Bilder sprechen das Problem an, was die Einsamkeit und eine gute Gesellschaft für den Menschen als soziales Wesen bedeuten. Jugendliche machen sich noch keine Sorgen darum, dass sie einmal einsam werden können. Demgegenüber leben viele, besonders alte Menschen, oft in Einsamkeit. Aber hier geht es eher um eine vorübergehende Einsamkeit. Der junge Mann auf Bild 1 muss Probleme im Privatleben haben. Er macht vielleicht gerade eine schwere Phase durch oder hat vor kurzem mit seiner Freundin Schluss gemacht. Deshalb sitzt er trübsinnig in einer Bar herum. Ich hoffe, er kriegt noch eine Chance und versöhnt sich mit seiner Freundin. Einsamkeit ist aber für viele Menschen ein Dauerzustand, wofür es unzählige Gründe geben kann. Einsamkeit hängt manchmal mit dem Charakter des Individuums zusammen. Viele bedürfen der Zuwendung, andere sind eher asozial und streitsüchtig, die gar keine Freude um sich herum dulden. Da ist zum Beispiel mein Bruder. Der hat gar kein Problem mit der Einsamkeit. Er ist ein geselliges Wesen, redet gerne andere an, auch Wildfremde, mit denen er sich über Verschiedenes unterhalten kann. Wer wie ein Wasserfall redet, wir auch, der hat keine Schwierigkeiten, neue Bekanntschaften zu machen. Gut für ihn. Ich selber bin nicht so. Ich bin ein bisschen schüchtern und scheu. Vielleicht habe ich deswegen weniger Freunde. Auch das Alter ist von Belang. Über 40 findet man eh keine Freunde. Und wenn man zu den alten Schulfreunden keinen Kontakt mehr hat, kann man ganz schön allein sein. Manchmal sind die Gründe auf äußere Umstände zurückzuführen. Falls man viel auf Reisen ist oder beruflich überlastet ist, dann hat man weniger Zeit für Freunde. Viele opfern sich ganz ihrer Familie, die natürlich auch eine gute Gesellschaft ist, und vernachlässigen langsam ihre alten Freunde. Man hat eben andere Beschäftigungen oder Sorgen, und lange Gespräche mit früheren Freunden über Sport und Studium bei einem Glas Wein sind nicht mehr so spannend. Hartnäckigkeit und Egoismus können ebenfalls zwischenmenschliche Kontakte zerstören. Man kommt in der Freundschaft nicht weit, wenn man nicht bereit ist, kleine Fehler zu verzeihen. Man erkennt den Menschen an seinen Freunden. Aber sicherlich gilt auch, Freunde spüren mit der Zeit, wenn man ihnen wenig Aufmerksamkeit schenkt. Daher muss eine Freundschaft gepflegt werden. Freunde sucht man nicht, Freunde findet man. Und wenn man welche hat, kann man ihnen seine Sorgen anvertrauen. Ich habe die Vermutung, dass der Mann, dem seine Freundin den Laufpass gegeben hat, in der Menschenmenge sitzt, weil er sich nach Gesellschaft sehnt. Er würde so gern jemandem sein Herz ausschütten. Einsame Wölfe kommen im Leben auch allein ganz hervorragend zurecht. Auch Single fühlen sich nicht einsam. Sie haben bewusst diese Lebensform gewählt. Genauer gesagt, haben sie keine Partner, dafür aber einen weiten Freundeskreis. Sie umgeben sich gerne mit ihren Freunden, gehen mit ihnen zum Essen oder zum Sport aus. Alleinsein darf also nicht mit Einsamkeit gleichgesetzt werden. Wer weiß, vielleicht haben sie den idealen Partner noch nicht gefunden.